Wenn ich das getan habe und nichts fühle? Darauf kommt es nicht an, sondern auf das, was die Bibel uns dazu sagt.